Pieschkaver, geschrieben von Iron and Silver, gelesen von der Autorin. Kapitel 1. Als Vincent die abgenutzten Stufen zum Großraumbüro von Svietzko nach oben ging, wusste er bereits, was auf seinem Schreibtisch auf ihn warten würde. Eine Tasse Kaffee, die alte mit der Maus drauf, mit einem kleinen Schluck Hafermilch und einem einzigen Würfelzucker. Das Ganze hatte vor einigen Wochen angefangen, dass das heiße Getränk immer bei seinem Eintreffen auf ihn wartete. Und zwar so kochend heiß, als wäre es nur Sekunden vor seinem Ankommen zum Tisch gebracht worden. Es war eine nette Geste, fand Vincent, und er meinte, inzwischen herausgefunden zu haben, wer dafür verantwortlich war. Die einzigen im Revier, mit denen er so eng war, dass er es sich vorstellen konnte, von ihnen eine solche Aufmerksamkeit zu erfahren, waren Viktor, Wolle, Marian und Adam. Marian war selten oben im Großraumbüro, hielt sich immer unten in der Pathologie auf und wäre somit sofort auszuschließen. Wolle hingegen war immer da, kam aber oft spät, fast immer nach Vincent, und ganz abgesehen davon machte er den Kaffee immer untrinkbar stark. Der war also auch raus. Mit Adam war seit einigen Wochen komplette Eiszeit angesagt, nachdem Vincent ihn mit seiner Tablettensucht konfrontiert und er ihn im Gegenzug gewürgt und verletzt hatte. Adam hatte sich nie entschuldigt und Vincent hatte das Thema nie wieder angesprochen. Aber ihre anfangs so lockere Beziehung war seitdem ungemütlich und angespannt, sodass sich Vincent nicht vorstellen könnte, dass dieser griesgrämige Adam Kaffee für ihn kochen würde. Blieb also nur Viktor. Der polnische Kollege war immer früh da, machte scheinbar echt guten Kaffee und hatte, rein zufällig natürlich, immer eine dampfende Tasse in der Hand, wenn Vincent auf Arbeit kam. Vincent mochte Viktor sowieso schon sehr gerne. Er war das Eheste, was Vincent aktuell zu einem Kumpel auf Arbeit hatte. Aber das freute ihn noch zusätzlich. Auch heute erkannte Vincent schon von Weitem die Kaffeetasse und sofort breitete sich ein Strahlen auf seinem Gesicht aus. Er trat an den Schreibtisch, den er sich mit Adam teilte, und warf seine Arbeitstasche neben den Stuhl. »Danke«, rief er dabei in den Raum. Viktor, der schräg hinter ihm stand, würde das schon hören. »Da bist du ja«, brummte Adam, der wie immer zerstrubbelt mit ausgestreckten Beinen auf seinem Stuhl lümmelte. »Dann können wir endlich. Viktor, guten Morgen«, sagte ihr polnischer Kollege mit dem seichten Akzent, als er sich zu ihnen stellte. »Also, was haben wir?«, schnaufte Adam und rieb sich durchs Gesicht. »Die Funkzellenabfrage von Zellmeier und Wren sind durch. Die Handys lagen die gesamte Zeit in ihrem Gebäudekomplex. Also entweder waren sie schlau oder sie waren tatsächlich den ganzen Abend daheim. Auf die Daten von Shop warten wir noch. Ich verstehe selber nicht, was da so lange dauert.« Vincent hörte seinem Kollegen aufmerksam zu und klammerte sich an seine wärmende Tasse. Viktor blickte auf. »Schon wieder ein geschenkter Kaffee?«, fragte er. »Von wem bekommst du die eigentlich immer?« »Dieser Schelm«, dachte Vincent, »der fischt wirklich nach Komplimenten.« »Keine Ahnung«, scherzte Vincent. »Habe ich auch noch nicht herausgefunden.« Er grinste breit, doch Viktor betrachtete ihn nur für einen Moment fragend, bevor er sich wieder seinem Bericht zuwandte. Vincent würde sich später mal ordentlich bei ihm bedanken müssen. »Naja, wie auch immer. Selbst mit der Funkzellenabfrage ist Jobs Alibi so dünn wie eine Feinstrumpfhose«, murmelte Adam. »Lass uns da nochmal hinfahren, Vincent.« »Auf jeden Fall«, stimmte er zu und nippte die letzten Schlucke aus seiner Tasse. »In dem Zug können wir vielleicht bei der Hausverwaltung nachfragen. Überwachungskameras gab es ja keine, aber vielleicht ist sonst jemandem etwas aufgefallen.« »Gute Idee«, brummte Adam emotionslos und schnappte sich prompt seine Jacke von der Stuhllehne.